Was verbietet das neunte Gebot? Das neunte Gebot verbietet ausdrücklich jede Begierde gegen die Treue, welche die Ehegatten einander bei der Eheschließung geschworen haben. Die Ehe beruht auf einem gegenseitigen Vertrag. Es verbietet auch jeden schuldbaren Gedanken oder die Begierde nach einer vom sechsten Gebot verbotenen Handlung. Ja, Gedanke oder Begierde ist das neunte Gebot.